oard.de, one every day keeps the doctor away. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One-App-A-Day-Folge mit einer iOS-App. Hier ist es allerdings eher mal wieder mehr eine Vorstellung als ein Test. Ich habe sie noch nicht wirklich ausführlich getestet, bin aber trotzdem sehr von der App angetan. Die App ist, oder die Rede ist von der App Cachely, einfaches und leistungsfähiges Geocaching. Ich habe für die App einen Promocode bekommen. Vielen Dank, thank you very much an dieser Stelle nochmal dafür. Die App kostet 4,99 €, liegt vor in der Versionsnummer 2.0.3, 25,1 MB groß, Deutsch, Englisch sind nur einige Sprachen, die unterstützt werden, erfordert mindestens iOS 8.0 oder neuer und hat bei 78 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 4,5 Sternen. Ich lese euch die Beschreibung vor. Cachely ist eine einfache und leistungsfähige Geocaching-App für iOS, die viele erweiterte Funktionen enthält, darunter die folgenden: Geocaching-Konto. Cachely verwendet die Geocaching Live API, sodass du dich mit deinem Konto anmelden und all deine Informationen abrufen kannst. Caches finden, aktueller Standort, Koordinaten, Suche nach einem Standort oder GCCC, ach was auch immer für einen Code. DNF. Alle deine blauen Smileys werden angezeigt, damit du sie in gelbe verwandeln kannst. Aha. Offline-Vektorkarten. Karten können für die Offline-Verwendung gespeichert werden. Damit werden leistungsfähige Offline-Möglichkeiten auf Basis von OpenStreetMaps-Vektorkarten ermöglicht. Offline-Caches. Speichere Caches für die Offline-Verwendung, wo auch immer du bist. Übersetzung. Übersetze die Cache-Beschreibung, den Hinweis und die Log-Einträge von jeder Sprache in jede andere. Kartenoptionen. Wähle aus Apple Maps, Google Maps, OpenStreetMaps, Online- oder Offline-Vektorkarten. Import und Export von GPX. Importiere GPX-Dateien aus Dropbox, iTunes, E-Mail oder anderen Apps. Exportiere und teile GPX-Daten von beliebigen Caches. Erweiterte Suche. Suche nach den Funden oder Verstecken eines Benutzers. Schließe deine Funde oder Versteckten aus und noch viel mehr. Erweiterte Sortierung. Sortiere die Caches nach Typ, Behälter, Größe, TBs und vielem mehr. Navigieren. Navigiere zum Cache mit Google Maps, Apple Maps etc. TomTom auch noch. Logge Caches. Könnt ihr, also ja, loggen halt. Platzhalter, Keywords für Log-Einträge. Souvenirs. Souvenirs werden für dich selber und für andere Benutzer angezeigt. Trackables. Ablegen von mehreren Trackables auf einmal. Hochladen mehrerer Bilder. Pocket Queries. Lesezeichenlisten, Wegpunkte, Benutzerprofile, weitere Funktionen. Cachely enthält noch viele weitere Funktionen, die es zur besten Geocaching-App machen. Basismitglieder von geocaching.com können nur traditionelle Caches und keine Pocket Queries laden. Die erweiterte Suche ist eingeschränkt. Basismitglieder können außerdem nur maximal 3 Caches innerhalb von 24 Stunden vollständig anzeigen. Dies ist keine Einschränkung von Cachely, sondern von geocaching.com. Ich bin übrigens so ein Basismitglied. Mir persönlich reicht das vollkommen aus. Ich würde mich nicht als den wirklich großen Geocacher-Experten bezeichnen. Ich glaube, ich habe irgendwie 3 Caches in meinem Leben gefunden. 4 oder 5. Ich weiß es gar nicht genau. Ist ja auch egal. Ich finde die Idee hinter Geocaching witzig und irgendwie ganz cool und ich hatte immer irgendwie diese offizielle Geocaching-App auf dem iPhone, die geht ja nun nicht mehr, also jedenfalls die alte Version, und bin dann auf Cachely aufmerksam geworden, habe wie gesagt nach dem Promocode angefragt, habe ihn bekommen, habe es hier und da jetzt schon ein bisschen ausgetestet. Die App macht einen wirklich wunderbaren Eindruck, sieht wunderschön aus, alle Infos werden wunderbar angezeigt. Ihr könnt euch dahin navigieren lassen. Ja, halt alles, was man so braucht. Eine Geocaching-App sollte man einfach auf dem Smartphone haben, meiner bescheidenen Meinung nach. Und ja, die 4,99 € würde ich sagen, besonders wenn man das noch aktiver verwendet als ich, auf jeden Fall das Geld wert. Ganz, ganz klar. Jedenfalls, wie gesagt, meiner Meinung nach.